Kapitel 1. Modeverband Deutschland, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Firma Eretre aus Milano. Ich rufe Sie an, weil wir sind an Adressen von Modefirmen in Deutschland interessiert. Sie suchen Kontakt zu deutschen Modefirmen? Ja, Adressen von Modefirmen in Deutschland. Wissen Sie schon, in welchem Teil von Deutschland Sie suchen? Im Norden, in der Mitte oder eher im Süden? Ich glaube, die meisten Modefirmen gibt es in der Mitte, vor allem im Ruhrgebiet. Einen Moment bitte, ich verbinde Sie. Vielen Dank. Modeverband Deutschland, Assmann, guten Tag. Guten Tag, Herr Assmann, Firma Eretre aus Milano. Mein Name ist Bonato. Ich rufe Sie an, weil wir an Adressen von Modefirmen in Deutschland interessiert sind. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja, die Adressen habe ich hier. Ah ja. Worum geht es denn genau? Ja, also wir machen Modedesign für den europäischen Markt. Und jetzt möchten wir gerne auch mit Firmen in Deutschland Kontakt aufnehmen. Am liebsten wäre uns die Gegend um Düsseldorf. Dort gibt es ja ziemlich viele Modefirmen. Da haben Sie recht. Nun, ich sehe hier verschiedene Möglichkeiten. Sie können beispielsweise direkt mit den Firmen Kontakt aufnehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass Sie sich an einen Repräsentanten wenden, also über eine Vertretung direkt vor Ort in Deutschland und so den Kontakt zu den Firmen herstellen. Was ist denn besser Ihrer Meinung nach? Tja, also das kommt ganz darauf an, was Sie wollen. Wenn Sie sich nur für die großen Firmen interessieren, dann kann ich Ihnen die Adressen geben und Sie setzen sich dann selbst mit denen in Verbindung. Bei mittleren oder kleinen Unternehmen gehen Sie besser über eine Vertretung. Die sind vor Ort, die kennen sich aus und die haben auch die richtigen Kontakte. Aha. Hätten Sie denn auch eine Liste mit Namen und Adressen, von den Vertretungen? Ja, die Adressen haben wir hier. Das ist gut. Wir sind nämlich in erster Linie an mittelständischen Firmen interessiert. Könnten Sie mir die Liste vielleicht zuschicken? Natürlich, gern. Soll ich Ihnen die Liste per E-Mail schicken? Das wäre natürlich prima. Dann geben Sie mir doch bitte Ihre Mailadresse. Gerne. Haben Sie etwas zum Schreiben? Einen Moment. So. Also, das ist Bonato. B-O-N-A-T-O. B-O-N-A-T-O. Ja. Bonato et Eretre. E-R-R-E-T-R-E. Et E-R-R-E-T-R-E, also Eretre. Ja, und dann .com. .com. Also noch einmal, bonato@eretre.com. Genau, und alles klein geschrieben. Gut, Herr Bonato, ich schicke die Liste noch heute an Sie ab. Das ist sehr nett. Dann danke ich Ihnen für die Auskunft und schon vorab für die Liste. Gern geschehen und viel Erfolg. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören.